Kundgabennummer 8072 vom 5.1.1962. Das nahe Ende gebietet erhöhte Weinbergsarbeit. An jeden von euch ergeht die Aufforderung, des Ernstes der Zeit zu gedenken. Niemand von euch soll es leicht nehmen. Niemand soll glauben, noch viel Zeit zu haben. Jeder von euch soll noch emsig arbeiten in meinem Weinberg, der dies tun will. Denn eines jeden Arbeit ist nötig, kann sie doch die Rettung einer Seele zur Folge haben, wenn sie in liebendem Hilfswillen getan wird. Ich sehe die vielen unglückseligen Seelen, die noch in größter Entfernung von mir weilen, weil sie ohne Glauben dahingehen und ihr Erdenleben nur irdisch auswerten. Und wo ich noch eine Möglichkeit ersehe, sie durch meine Ansprache zu gewinnen, dort führe ich euch hin. Das heißt, ich leite eure Gedanken und euer Tun, so dass sie in den Besitz meiner Gnadengabe gelangen, in Besitz meines Wortes, das euch aus der Höhe zuströmt. Glaubet es, ihr könntet noch viel zur Erlösung irrender Seelen beitragen. Ihr dürfet euch nur nicht entmutigen lassen. Ihr müsstet unentwegt tätig sein. Und von mir aus wird euch wahrlich die Kraft zugehen, dass ihr in meinem Willen tätig sein könnet. Und auch das solltet ihr zur Kenntnis nehmen, dass ihr weltlich erhöhten Lebenswillen und vermehrte Genusssucht werdet feststellen können, je näher es dem Ende ist. Denn an ein Ende glauben die Menschen nicht, und sie sind daher völlig hemmungslos in ihren Wünschen und Begierden. Und es wird sein wie zur Zeit der Sündflut. Sie aßen und tranken, sie freiten und ließen sich freien. Sie werden leben in überschäumender Lebenslust, und der Sünde wird Tür und Tor geöffnet sein. Denn es hat mein Gegner Übermacht, und er nützet sie wahrlich aus. Und dieser Zeit gehet ihr entgegen, und jeder ist in Gefahr, der nicht meiner gedenket und sich meinen Schutz und meine Hilfe erbittet. Wer aber an mich glaubet, der wird sich auch an mich wenden, und er wird nicht verloren gehen. Und wer mir dienen will, der wird auch meine besondere Gnade erfahren dürfen. Doch er soll auch meiner Weisung achten, die immer nur darin bestehen werden, sich erlösend zu betätigen. Und dies könnet ihr immerwährend tun, wenn ihr die Menschen um euch hinweiset auf das Kommende, wenn ihr sie mahnet und warnet, wenn ihr ihnen mein Wort vermittelt, wo es euch nur möglich ist. Jede derartige Tätigkeit wird gesegnet sein, und wenngleich der Erfolg nicht umgehend ersichtlich ist. So lasset euch nicht entmutigen, wenn sich euch Widerstände aller Art bieten. Gebet euren Willen nicht auf, mir dienende Mitarbeiter zu sein. Gedenket der großen geistigen Not und leistet Erlöserarbeit durch das Hinaustragen meines Evangeliums, durch das Verbreiten meines Wortes, das eine große Kraftwirkung hat und Seelen anrühren kann, die noch nicht gänzlich verhärtet meinem Gegner angehören. Und ihr werdet sehr bald auch erkennen die Wahrheit meines Wortes, denn ihr gehet mit Riesenschritten dem Ende entgegen, denn die Zeit ist erfüllet, und es wird kommen, wie es verkündet ist, in Wort und Schrift. Amen.